Beaki, oder ist er auch als Raur auch nicht viel zum Serigolf, nicht ist Raur auch nicht viel zum Moment, wie das Morgen der Gilde so wie er ist, weil er das nicht da gar nicht wieder drüben. Dann sind wir uns Riva. Stadrf ist Riva, ich sehe, die Nuss ist Riva. Ah, moi. Ich kann nicht mehr, du musst dich nicht besser. Raut, sie seid noch schon. Stadrf ist Riva, komm ich doch nicht. Riva. Znovu jim zjel když dvě, tak jsem mu vrál gary v ovšně žá. Uchál, budem už mnou jen dodušně mrkvů, mohni se jí. And time won't. You're such a temptation. You just walk right in, walk right in it. What you do to me? You're such a temptation. You just walk right in, walk right in. Oh. cheirinha. Thank you. Lixeirinha reciclando seu fundo musical.